If you are not ready, get ready. Nach einer unglaublichen Seeschlacht, die für diesen Podcast viel zu anstrengend wäre zu produzieren, bin ich nun endlich aus der Karibik raus. Dafür bin ich auf dem Scheißmond! Wie komme ich hierher? Warum immer ich? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen musikalischen Ausgabe von Kaboom! Junge, wie ihr wisst, rede ich hier immer über großartige Musik, von großartigen Videospielen. Und heute machen wir das Ganze ein bisschen anders. Es wird sich immer beschwert, dass das Ding zu kurz ist. Deswegen habe ich mir heute gedacht, wir gehen heute Spiele von A bis Z durch und bringen zu jedem dieser Buchstaben ein Game und auch einen Song. Fangen wir gleich an mit einem der wohl unterschätztesten Games der Welt. Und zwar Alan Wake. Ein großartiges, fantastisches Action-Horror-Adventure-Game, was eine geniale Story hat und natürlich auch einen genialen Soundtrack. Unter anderem von einer Band namens The Old Gods of Asgard, die in der Welt selber von Alan Wake drin vorkommen, aber im Prinzip im wahren Leben gespielt wurden von Poets of the Fall. Und die haben den großartigen Song produziert, The Poet and the Moose. Das ist eins der Songs, den du im Spiel findest und den du auch anhören musst. Und er ist genial und deswegen spiele ich ihn jetzt einfach. Hier, wie gesagt, The Old Gods of Asgard mit The Poet and the Moose. There's an altar wrought with mystery atop the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse, she was his happiness, and he rhymed about her grace and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. She went down to the lake, and in the waves she'd drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. To the lake to call out to his dear. When there was no answer, he was overcome with fear. He searched in vain for his treasure lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would wail back as his call. When he swore to bring back his love by stories he'd create, nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light still raving in the night. That's how you reshape destiny. She came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. He took her in without a word, for he saw his great mistake, and vowed them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains, for it is beset on moonless nights, they may still haunt this place. Es gibt viele Spiele mit einer unglaublich guten Atmosphäre und ein Spiel dazu, was dazu gehört, ist eindeutig Bioshock. Bioshock ist ein großartiger Shooter, man kann es nicht anders sagen. Er ist sehr gut geschrieben, hat eine geniale, wie gesagt, Atmosphäre und der Soundtrack ist natürlich absolut großartig. Er ist produziert von Gary Shaman und daraus spiele ich euch jetzt Welcome to Rapture. Ihr wolltet schon immer mal König sein oder Herrscher einer Provinz? Dann ist Crusader Kings 3 das Game für euch. Es ist ein unglaublich komplexes, geniales Game, in dem man unter anderem seine Neugeborenen ins Gefängnis werfen kann, damit sie, wenn sie groß werden, nicht an den Thron kommen. Es klingt sehr weird, aber es ist tatsächlich so. Daraus spiele ich euch jetzt das Main Theme, das wurde komponiert von Andreas Waldetow und Philipp Verborn. Thank you. Ach ja, Dragon Age. Dragon Age ist einfach nur großartig. Man kann nichts anderes zu Dragon Age sagen. Storytechnisch fantastisch, Charaktere super, Gameplay für den ersten Teil eigentlich wirklich gut und Soundtrack-mäßig auch sehr genial. Aber jetzt kommt der kleine Twist. Ich spiele euch nicht das Main-Theme aus Teil 1, sondern das Main-Theme aus Teil 2. Ich habe Teil 2 erst vor 1-2 Jahren zum allerersten Mal richtig durchgespielt. Es war okay, es war nicht so gut wie Teil 1. Tatsächlich liegt bei mir die Messlatte tatsächlich von den Teilen Teil 1, Teil 3, Teil 2. Er war nicht schlecht, aber dennoch, er war einfach gut, er war okay. Daraus spiele ich euch jetzt das Main-Theme aus Dragon Age 2 und das ist produziert von Ion Sur, ein großartiger Name für den Komponisten. Ihr wolltet schon immer mal in einem Raumschiff sitzen, keine Ahnung haben, was die ganzen Schalter und Knöpfe bewirken, die um euch herum sind, dann ist Elite Dangerous das Game für euch. Es ist eine unglaublich komplexe Weltraumsimulation, die aber auch unglaublich gut ist. Der Soundtrack wurde komponiert von Erasmus Talbot und daraus spiele ich euch jetzt Combat No Survivors. Fable ist eine ziemlich beliebte Reihe gewesen. Fable ist sehr, sehr schade, dass es keine Fable Games mehr gibt, tatsächlich. Ich habe vor ein, zwei Jahren oder so, habe ich mich durch die ganzen Fable Games mal durchgespielt und muss tatsächlich sagen, mein Fable von den ganzen dreien war Teil 3. Teil 3 hatte für mich die bessere Story und auch die bessere Musik, tatsächlich. Aus Teil 3 von Fable spiele ich euch jetzt das Main Theme, das wurde produziert von Russell Shaw. Adventures sind so eine Sache. Es gibt unglaublich viele Comedy-Adventures, aber auch sehr, sehr viele Horror- und Thriller- und Mystery-Adventures. Eins davon, was mir damals sozusagen per Spielezeitschrift geliefert wurde, war Gabriel Knight 3. Ich kannte davor den ersten und den zweiten nicht. Mittlerweile habe ich den ersten mal nachgeholt und den zweiten mir mal angeschaut. Der zweite ist tatsächlich noch mit Realschauspielern gedreht und sehr, sehr, sehr, sehr weird. Allgemein, die Gabriel Knight Dinger sind sehr mysteriöse Adventures, sehr, sehr, sehr stimmig auf jeden Fall und daraus spiele ich euch jetzt ein Stück, produziert von Robert Holmes und David Henry. Hitman ist eine fantastische Spielereihe meines Erachtens. Sie ist großartig. Und mit den letzten 3 Seasons haben die Leute, die Hitman gemacht haben, IO Interactive, bewiesen, dass sie sowas einfach nur können. Ich liebe die Hitman-Spiele, absolut. Dieses Wiederholen der verschiedenen Attentate tatsächlich auf deine Gegner, die du machen kannst, einfach nur großartig. Spielerisch fantastisch. Jedes einzelne gutes Erstes, ein bisschen mies gealtert. Aber dennoch sehr, sehr gute Games, sehr, sehr gute Schleichgames, sehr, sehr gute fantastische Spiele einfach nur. Kann ich nur absolut jedem empfehlen. Und aus der ersten Season spiele ich euch jetzt das Intro und das wurde produziert von Jasper Kidd. Viel Spaß. Als die PlayStation 3 damals rauskam, gab es sogenannte Starttitel. Das heißt, da gab es für die Konsole selber Spiele, die halt einfach dafür rausgekommen sind. Also zum Start der Konsole. Eins der Spiele, die dafür rauskam, war Infamous. Ein Superhelden-Game, in dem man einen Typen spielt namens Cole, der Blitze durch seine Hände schießt. Man kann sich entscheiden, ob man gut oder ob man böse ist, ob man den Leuten hilft oder ob man ihnen nicht hilft. Je nachdem, das hat 2 verschiedene Enden. Ich habe es mehrfach durchgespielt. Die Infamous-Reihe gibt es leider nicht mehr. Es gab insgesamt 3 Teile und ein extra Teil, aber leider ist bisher nichts mehr davon auch nur irgendwie bekannt, dass ein neuer kommen soll. Leider. Der Soundtrack unterdessen war sehr, sehr gut. Er wurde produziert von Peter McConnell und daraus spiele ich euch jetzt Rebel Rouser. Bioshock, was ist nur aus dir geworden? Du warst verantwortlich für Baldur's Gate, du warst verantwortlich für Mass Effect und auch für eins der Spiele, die vermutlich niemand gespielt hat, und zwar Jade Empire. Jade Empire ist sozusagen in der Art gemacht wie Knights of the Old Republic, nur im feudalen Japan. Es ist großartig, es spielt sich super, die Story ist sehr, sehr gut gemacht. Kann ich nur empfehlen, wenn man das irgendwo in die Finger kriegt. Am besten die PC-Fassung, ich glaube, die Konsolenfassung soll nicht mehr so gut sein. Ist ja noch sehr, sehr gut, kann man auf jeden Fall spielen. Und daraus spiele ich euch jetzt das Main-Theme, was produziert wurde von Jack Wall. We'll be right back. Ihr wisst, ich spiele gerne Spiele, die nicht sonderlich erfolgreich waren. Eins der Games, die leider dazugehören, ist Kingdoms of Amalur: Reckoning. Es ist eigentlich das, was Fable immer sein wollte, meines Erachtens. Es ist großartig, es ist sehr, sehr, sehr, sehr offen. Es fühlt sich eigentlich an wie ein MMO tatsächlich. Aber dennoch, es ist ein unglaublich geniales Rollenspiel. Ich kann es nur jedem empfehlen. Daraus spiele ich euch jetzt das Main-Theme, was komponiert wurde von Grant Kirkhope. Ihr wolltet schon immer mal ein richtiges Arschloch sein? Einfach nur ein kleiner, mieser Penner, der seine Familie umbringt? Dann ist Lucius genau das Game für euch. Im Prinzip kann man zu Lucius sagen, Hitman Arschloch Edition. Es ist ein sehr, sehr beklopptes Indie-Game, was ich damals, ich habe das damals durchgestreamt, es ist unglaublich bescheuert. Der Soundtrack von dem Spiel ist von jemandem namens Foz und daraus spiele ich heute jetzt einfach das Main-Theme. Daraus kommt übrigens der Name Inspektor MacGuffin. Ein großartiges Game. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil das Ding muss man sich echt mal angesehen haben. Es ist völlig bescheuert. Als nächstes kommen wir zu Mafia. Mafia? Nein. Wir sind bei M. Ihr wisst, was kommt. Natürlich. Es kommt Mirror's Edge. Selbstverständlich bringe ich Mirror's Edge in dem Podcast unter. Hallo? Natürlich! Ich brauche ihn gar nicht mehr vorstellen, aber ich werde es trotzdem tun. Der Soundtrack ist produziert von Magnus Birgersson und ich spiele euch daraus jetzt Ropeburn Combat. Als ob ich das jemals vergessen würde. Hallo, es ist Mirror's Edge! Ihr wisst, ich mag Stranger Games. Und No More Heroes gehört eindeutig zu einer sehr, sehr, sehr, sehr strangen Reihe. Ich meine, um seinen Beam-Katana, was man da hat, aufzuladen, muss man es schütteln, so als ob man sich einen runterholt. Es ist eine völlig bekloppte Reihe, die ich nur absolut jedem empfehlen kann. Und daraus spiele ich euch jetzt Beam Katana Chronicles, welches produziert wurde von Mafimi Takade und Hyun Futuda. Und in diesem Sinne, Moe. Zur Sparte vergessene Games. Kann sich irgendjemand noch erinnern an Omerta City of Gangsters? Ich höre ein Schweigen, das heißt wohl nein. Omerta City of Gangsters war eine Versuchung, irgendwie mit einer Art Aufbaustrategie und dann auch gleichzeitig Actionstrategie ein Gangsterspiel zu bauen. Ich fand's völlig okay. Die Presse hat's zerrissen. Es gab, glaube ich, keine Fortsetzung. Das Spiel verschwand in den Unendlichen des Spielelochs und wurde vermutlich auch nie wieder ausgegraben. Ich glaube, es gibt eine Steam-Version, soweit ich noch weiß. Auf jeden Fall, ich habe das Spiel gemocht. Ich fand das Spiel ziemlich cool. Es gab es damit umsonst auf irgendeiner mittlerweile nicht mehr existierenden Spielezeitschrift. Auf jeden Fall war der Soundtrack auch voll geil. Und daraus spiele ich euch jetzt einfach Track 1, weil aus irgendeinem Grund finde ich keine Bezeichnung zu diesen Tracks, geschweige denn zum Composer. Thank you. Wenn es ein Spiel gibt, auf was ich mich dieses Jahr extrem gefreut habe, endlich die Konsolenfassung spielen zu dürfen, dann ist es Pathfinder Path of Righteous. Es ist fantastisch. Die Story, die Charaktere, das Kampfsystem, der Soundtrack. Oh Gott, der Soundtrack. Oh, es ist so gut. Es ist so, so gut. Und das zu beweisen, spiele ich euch jetzt das Main Theme aus Pathfinder Wrath of Righteous, was produziert wurde von Mikhail Kotov. Viel Vergnügen. Den Versuch, Videospiele und TV-Serie zu verbinden, hat nicht immer funktioniert. Es gab mal ein sehr seltsames MMO, wozu es gleichzeitig eine TV-Serie gab und die SMMO hat sozusagen, ja, was ihr darin macht, beeinflusst die TV-Serie. Es war ein kompletter Flop, kein Mensch wollte spielen und ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie es heißt. Was dann aber relativ gut funktioniert hat, war Quantum Break. Ein Spiel, welches am Anfang immer noch Exklusivtitel für die Xbox und für den PC ist. Ist ein sehr, sehr gutes Zeitreise-Game. Ich fand's gut. Hat ein bisschen, es war ein bisschen nervig, dass du irgendwann so komische Zwischensequenzen in TV-Länge hattest, tatsächlich in Episoden von der TV-Serie-Länge. Das war ein bisschen strange für den Nebencharakteren, aber so hat man wenigstens erfahren, was nebenher passiert ist, was während der Hauptcharakter sein Abenteuer erlebt. Es war gut geschrieben, es war ein sehr netter Versuch und der Soundtrack wurde produziert von Petri Alenko und daraus spiele ich euch jetzt Campus. Bevor es Moonlighter gab, gab es Racketeer. Wer Moonlighter nicht kennt, das ist im Prinzip bist du ein Merchant, der durch Dungeons rennt, Sachen kaputt haut, das Zeug einsammelt und dann in seinem Laden für Geld verscheppert. Das Ganze machst du auch in Racketeer, nur im Anime-Style. Es ist sehr, sehr niedlich gemacht, der Soundtrack ist super, wurde produziert von Sora Yutsuyuki. Und ist einfach nur ein sehr, sehr geiles Ding. Es ist sehr, sehr spaßig, hoffe ich, sehr, sehr gut. In diesem Sinne, Kapitalism ho! Scott Pilgrim vs. the World, ein guter Comic, ein meines Erachtens guter Film, hatte auch ein unglaublich geiles Beat'em-up-Game namens Scott Pilgrim vs. the World, The Game. Dieses Spiel war leider Ewigkeiten verschwunden, da die Rechte brach lagen und da niemand irgendwie was damit anfangen wollte und das Spiel war auch in Ubisoft, das heißt, die Rechte lagen bei Ubisoft, der Ubisoft wollte nichts damit tun, bis es irgendwann auf einmal wieder released wurde. Ich glaube, das war sogar dieses oder letztes Jahr. Auf jeden Fall, ich liebe dieses Game, ich finde dieses Game großartig. Der Soundtrack ist einfach nur eins der besten, die ich hier gehört habe von chipmäßigen Soundtracks. Er ist von Anna Managuchi und der Song heißt Another Winter und der ist einfach nur großartig und es macht unglaublich Spaß, mit diesem Song pixelige Leute zu verprügeln. Kennt ihr das? Ihr hört ein Musikstück von einem bestimmten Game und habt sofort wieder Bock drauf? Mir geht das so mit Terraria. Ich mag Terraria. Terraria wird immer gehandelt als, oh, das ist 2D Minecraft. Meines Erachtens nein. Es ist tatsächlich mehr adventurous, vom Grafikstil komplett anders, von den Mechaniken finde ich komplett anders. Und ehrlich gesagt finde ich es sogar besser als Minecraft. Ich liebe Minecraft, aber Terraria finde ich eindeutig besser. Der Soundtrack von Terraria ist halt wirklich gut. Er ist produziert von Scott Lloyd Shelley und daraus spiele ich euch jetzt einfach nur Day. Die Uncharted-Reihe ist eine großartige Spielreihe. Für mich aber tatsächlich ist der vierte Teil der beste. Ja, die beste Story, ja, das beste Gameplay, ist ein großartiges Spiel. Wer Uncharted nicht kennt, das ist eine Adventure-Reihe. Man könnte sagen, modernes Indiana Jones. Ich finde es großartig. Ich liebe es, vor allem den vierten Teil, der einen großartigen Soundtrack hat, welcher produziert wurde von Henry Jackman. Und daraus spiele ich euch jetzt Cut to the Chase. We'll be right back. Die Valkyria Chronicles-Reihe gehört meines Erachtens zu eines der besten Spielereien, die es überhaupt zu spielen gibt, was asiatische JRPGs angeht. Oder in diesem Sinne Rundenstrategie-JRPGs. Es ist eine sehr, sehr geile Reihe, wo es Teil 1 für die PlayStation 3 und PC gab, Teil 2 nur für die PSP, Teil 3 nur für die PSP, was den Verkaufszahlen unglaublich geschadet hat hier in Europa und auch allgemein. Teil 4 gab es dann aber wieder für die PS4 und für den PC und ich glaube auch für die Xbox und so weiter. Auf jeden Fall kann ich, wenn man Interesse an der Reihe hat, würde ich tatsächlich sagen, spielt Teil 4. Das ist der aktuellste, es ist sehr, sehr gut. Die hängen storytechnisch nicht, glaube ich, nicht zusammen. Nicht sonderlich zumindest, aber dennoch sehr, sehr geile Games, kann ich nur empfehlen. Und aus Valkyria Chronicles 2 spiele ich euch jetzt das Main Theme, was produziert wurde von Hitoshi Sakimoto. Gute Spiele oder besser gute Spiele, Soundtracks, das wird mit W, ist gar nicht so leicht. Man könnte jetzt sagen, ja, World of Warcraft, habe ich schon benutzt. Oder Warcraft. Habt ihr euch mal den Soundtrack von Warcraft angehört? So gut ist der ja gar nicht. Nein, ich spiele euch lieber einen Song aus dem absolut bekloppten Game We Happy Few, was ein sehr, sehr geiles Schleich-Adventure ist eigentlich in dem Sinne. Es ist ein sehr, sehr gutes Game, kann ich nur empfehlen. Wurde produziert von Nicolas Marquis. Und daraus spiele ich jetzt euch einfach die Trailer-Musik. einfach nur großartig. Dieser Stil von dem Ding ist sau, sau gut. Xenoblade Chronicles. Ach, ein großartiges Game. Der erste Teil. Ich habe dieses Jahr Teil 2 durchgespielt, bin gerade dabei, Teil 1 durchzuspielen und begebe mich dann hoffentlich endlich an Teil 3, auf den ich schon sehr gespannt bin, weil bis jetzt habe ich noch nichts davon gesehen, weil ich wollte mich nicht spoilern lassen. Ich liebe den ersten Teil von dem, was ich bis jetzt gespielt habe. Finde ich ihn absolut großartig. Der Soundtrack ist einfach nur genial. Ich toleriere den zweiten, aber darauf gehe ich mehr ein, wenn wir irgendwann mal zu Xenoblade Chronicles kommen. Ansonsten, der Soundtrack wurde produziert von Yoko Shimomura und daraus spiele ich euch jetzt aus dem ersten Teil von Xenoblade Chronicles Colony 9. Wer sich schon immer mal beschwert hat, dass es keine guten Game of Thrones Games gibt, den kann ich Yes, Your Grace nur empfehlen. Es ist im Prinzip eine Game of Thrones Simulation mit Verrat, du musst deine Tochter verheiraten und dann musst du aufpassen, dass nicht abhaut und so. Es ist sehr, sehr gut gemacht, es ist pixelig, es ist sehr, sehr cool, man kann sehr oft sterben, man hat unglaublich viele Enden, es ist dennoch ein unglaublich geniales Game, ein unglaublich geniales Indie-Game, was ich nur jedem empfehlen kann. Der Komponist dieses Games ist Carlos Felipe und daraus spiele ich euch jetzt den Song The Grenovo Castle. Viel Vergnügen. Lekki młodzie wieprzy nosi wiatr, pod Und damit kommen wir zum Ende dieses Musikpodcasts und gleichzeitig auch zum letzten Buchstaben. Für den Buchstaben Z habe ich mir das Spiel Zenki Zero ausgesucht. Das ist ein sehr, sehr abgefucktes Game, ist ein sehr, sehr abgefuckter Dungeon Crawler mit einer total bescheuerten Story. Das Spiel ist gemacht von den Machern von Danganronpa, sehr, sehr abgefuckte Digital Novel, sehr, sehr bescheuert, sehr, sehr blutig, sehr, sehr krank. Kann ich nur empfehlen, jedem zu spielen. Der Soundtrack wurde produziert von Tomoni Ohashi und daraus spiele ich euch gleich das Opening Theme und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Musikpodcast. Macht's gut!